WDR 5. Neugier genügt. Die Erinnerung an Joe Hill ist verblasst. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Jahrzehnte lebte das Andenken an den Aktivisten der Arbeiterbewegung fort. John Baez sang sein Lied noch beim Woodstock Festival 1969. Hill stammte aus Schweden, war Mitglied der Gewerkschaft Industrial Workers of the World, schrieb Lieder über das Arbeiterleben, Unterdrückung, Ungerechtigkeit und die Macht der einfachen Leute, die sich zu einer Bewegung zusammenschließen. Joe Hill wurde in einem dubiosen Indizienprozess in Utah des Mordes an einem Lebensmittelhändler und dessen Sohn bezichtigt und im November 1915 hingerichtet. Im Folksong, der an den aktiven Gewerkschafter erinnert, werden die Besitzer der Kupferminen bezichtigt, für dessen Tod verantwortlich zu sein. Aber es braucht mehr als Kugeln, um einen Mann zu töten, heißt es im Lied. Joe Hill wird Stellvertreter einer Bewegung, die sich Mut macht, den Widerstand gegen das Amerika der Bosse und Spekulanten nicht aufzugeben. In bestimmten Teilen des Landes, etwa im Nordwesten der USA, wissen die Leute noch, wer Joe Hill ist. In anderen Landesteilen, auch bei den Gewerkschaften, wissen die Menschen das nicht. Tyler Enbinder, Historiker und Experte für Sozialgeschichte an der George Washington Universität in der amerikanischen Hauptstadt, sieht die Erinnerung an den frühen Anführer der Arbeiterbewegung, an die Ziele der Gewerkschaften in den heutigen USA, schwinden. Stück für Stück. Und mit der Erinnerung verblasst das Zutrauen, etwas gegen schlechte Bezahlung, geringen Urlaubsanspruch oder mangelhaften Kündigungsschutz ausrichten zu können. Die Gewerkschaften verlieren Mitglieder und Einfluss. 14,5 Millionen Menschen, 11,1% der Arbeitnehmer, waren vergangenes Jahr noch gewerkschaftlich organisiert. 1983 zählten die Labor Unions noch fast 18 Millionen Mitglieder, mehr als 20%. Noch drastischer die Zahlen des Nationalen Büros für Arbeitsmarktstatistik, die zwischen Industrie und öffentlichem Sektor unterscheiden. Während über ein Drittel der Lehrer und öffentlichen Bediensteten heute einer amerikanischen Gewerkschaft angehört, sind in der Privatwirtschaft noch 6,6% der Arbeitnehmer organisiert. Professor Robert Reich, der unter Bill Clinton US-Arbeitsminister war, wehrt sich in seinen Schriften und seiner Lehre vehement gegen den Abbau von Mitbestimmungsrechten in Amerika. Ein Kampf, der zunehmend verloren scheint. Das liegt am sozialen Wandel. Immer weniger Menschen verbringen ihr gesamtes Arbeitsleben in einer Branche. Sie fühlen sich der Autogewerkschaft UAW weniger zugehörig, wenn sie ihr Geld nach ein paar Jahren in den Detroiter Autowerken dann in der Gastronomie verdienen. Das liegt an der klassenkämpferischen Attitüde vieler Gewerkschaften, die sich oft weniger als Tarifpartner denn als Feind der Arbeitgeber betrachten. Nach wie vor kümmert sich eine unüberschaubare Anzahl von historisch gewachsenen Einzelgewerkschaften mit zum Teil sehr geringen Mitgliederzahlen um die Belange etwa der Postzusteller im ländlichen Raum, der Binnenschiffer oder der Aufzugbauer. Der Rückgang liegt auch an der Haltung vieler Arbeitnehmer, die sich im Konkurrenzkampf auf dem Arbeitsmarkt lieber um den eigenen Aufstieg als um den sozialen Frieden kümmern. Tellerwäscher können nach der amerikanischen Vorstellung Millionäre werden, auch nach den Massenentlassungen während der Finanzkrise seit 2008. Einen Teil der Verantwortung für den Niedergang der Gewerkschaften in Amerika tragen diejenigen, die am meisten von ihnen profitieren könnten, analysiert Robert Reich. Globalisierung und technische Veränderungen haben den Verbrauchern einfach viele Auswahlmöglichkeiten gegeben. Und die Konsumenten wollen eben die Billigprodukte, die oft aus dem Ausland und nicht aus einem gewerkschaftlich organisierten Unternehmen stammen. Das schmerzt die Gewerkschaften. Verbraucher sind eben auch Arbeiter und Arbeiter sind Konsumenten. Indirekt haben sie sich ins eigene Knie geschossen. Aber zum Zweiten haben viele Arbeitgeber seit der Zeit von Ronald Reagan unter dem Druck der Wall Street und dem der Verbraucher, die billigere Angebote haben wollten, den Kampf gegen die Gewerkschaften aufgenommen. Auf einmal sagten die Arbeitgeber, ich kann machen, was immer ich will. Und diese aggressive Anti-Gewerkschaftshaltung hat sich leider bis heute gehalten. Mehr noch, sie hat sich ausgeweitet. Immer mehr US-Bundesstaaten erlassen sogenannte Right-to-Work-Gesetze, die sich in ihrer ursprünglichen Form gegen Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträge von Beschäftigten für Gewerkschaften richten. Sie werden sich niemals unterkriegen lassen, riefen mehrere hunderttausend Demonstranten vor 4 Jahren in Madison, Wisconsin. Gouverneur Scott Walker, einer der Hoffnungsträger bei den konservativen Republikanern, ist strikter Verfechter der Right-to-Work-Gesetzgebung. Die Verhandlungsmacht, besonders von Angestellten im öffentlichen Dienst, hat er per Gesetz heftig eingeschränkt. Für Walker eine Maßnahme zum Schutz der Bürger seines Bundesstaates. Really, these national leaders coming in. Den nationalen Gewerkschaftsführern, die hierher kommen, geht es doch viel mehr um Geld als um Rechte. Und sie treiben die Zwangsbeiträge ein, die Arbeitnehmer ihrer örtlichen Gewerkschaft bezahlen müssen. Das Geld landet in Washington. Es geht doch gar nicht darum, Arbeiter und ihre Ansprüche zu beschützen. Organisierte Arbeitnehmer sind Feinde der Republikaner. Viel klarer als etwa deutsche Gewerkschaften ergreifen die großen amerikanischen Labor Unions Partei für die Demokraten. Der republikanische Parteikongress warf den Gewerkschaften vor, sie hätten für Präsident Obamas Wahlkampf 2008 400 Millionen Dollar ausgegeben. Die Republikaner mit ihrer Mehrheit im US-Kongress wehren sich gegen den demokratischen Präsidenten, gegen seine Bündnispartner. Die konservative Tradition einer christlichen Sozialethik, die Gewerkschaften befürwortet, gibt es in Amerika nicht. Gouverneur Scott Walker und Senator Fitzgerald aus Wisconsin erfahren viel Sympathie für ihre knallharte arbeitgeberfreundliche Politik. Die Hälfte der US-Bundesstaaten hat mittlerweile ähnliche, allerdings unterschiedlich scharfe Gesetze eingeführt. Earl Ingram hat jahrzehntelang in der Autozulieferindustrie gearbeitet, dann wurde er Talkradio-Moderator in Milwaukee. Für ihn liegen die Motive der Right-to-Work-Gesetze auf der Hand. Fitzgerald und seinesgleichen sorgen sich um eine Handvoll Leute, die den Reichtum dieser Nation kontrollieren. Und der Rest, unabhängig von der Hautfarbe, hast du kein Geld, bist du nichts wert. Der Gewerkschaftsdachverband AFL-CIO schlägt Alarm. Nach eigener Berechnung verdienen Arbeiter in Staaten mit Right-to-Work-Gesetzen über 5.000 Dollar weniger pro Jahr als in solchen, die keine solchen Regelungen haben. Mary Catherine Ricker, Vizepräsidentin der großen Lehrergewerkschaft AFT, die zur AFL-CIO gehört, unterstreicht, Walker ist auf dem Holzweg. Wir haben gesehen, wie der Gouverneur dort althergebrachte Gewerkschaftsrechte attackiert hat. Auf Wisconsin kommen wirtschaftlich harte Zeiten zu. Für die Gewerkschaften selbst sind harte Zeiten längst zum Alltag geworden. Seit Mitte der 1950er Jahre und in größerem Tempo seit der Reagan-Präsidentschaft in den 80er Jahren verlieren die Gewerkschaften Mitglieder. Die Vizepräsidentin der Lehrergewerkschaft macht sich und ihren Partnern trotzdem Mut. Ich bin ein ewiger Optimist. Natürlich kenne ich die Zahlen. Die gewerkschaftliche Vertretung ist die geringste seit langer, langer Zeit. Und dann die ganzen Gesetze, die das Recht der Arbeiter beschneiden, sich zu organisieren und gute Verträge auszuhandeln. Ich glaube aber, wir sind der Phönix, der sich aus den Flammen erheben wird. Wir werden wieder aufsteigen, ganz sicher als schlankere Gruppe, die aber genauso ambitioniert ist wie die Menschen, die ihre Gewerkschaften vor vielen Jahrzehnten aufgebaut haben. 68 Millionen Tonnen of coal production was a loss during the long layoff. American railroads, factories and homes are desperately in need of plenty of these black diamonds. Solidarity forever. Solidarität ist in Amerika ein Begriff, der äußerst vielfältig genutzt wird und oft den Zusammenhalt ziemlich kleiner Gruppen meint, die gemeinsame Interessen und Ziele haben. Individualismus liegt gewissermaßen in den Genen Amerikas. That all men are created equal. Zwar hatte Thomas Jefferson in die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 geschrieben, das neue demokratische Land berufe sich darauf, alle Menschen seien gleich erschaffen und hätten ein Anrecht auf Leben und Freiheit. Aber die dritte Zutat war und ist das Streben nach Glück. Das Glück in einem unermesslich großen, unerschlossenen Land wurde eher den allein ums Überleben kämpfenden Pionieren zuteil, die es verstanden, einer oft feindseligen Natur zu trotzen, es mit Indianern aufzunehmen, Bäume zu fällen, Blockhütten zu bauen und auszuloten, mit welchen Gütern ein ertragreicher Handel möglich wäre. Für die Idee eines sozialverträglichen Miteinanders, für den Ausgleich zwischen Arm und Reich, für Mitspracherechte im Arbeitsleben war wenig Platz in diesem rauen Land. Das Bild des individualistischen Amerikaners, der eher Kleinunternehmer als Arbeiter war, kristallisierte sich heraus. Das änderte sich mit der Industrialisierung im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die Kupferminen in Michigan und im Südwesten brauchten Arbeiter. Neue Menschenmengen wurden für den Kohlebergbau in Kentucky, für die Webereien in Massachusetts gebracht. Die Menschen kamen aus Süd- und Osteuropa, aus Gegenden, in denen sozialistisches Gedankengut weit weniger fremd war als in Amerika. In den Kohleschächten, Stahlwerken und Baumwollmanufakturen erfuhren sie, dass Arbeitnehmer in Amerika quasi keine Rechte hatten. Entlohnung, Arbeitszeiten, Kinderarbeit, Themen, über die Arbeitgeber entschieden. Wer sich wehrte, wurde aus dem nicht abreißenden Strom der amerikanischen Neuankömmlinge ersetzt. And when he was out a day, just one day, there was no pay. And when he had no pay, there was no food in the house. Und doch schlossen sich Ende des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts immer mehr Arbeiter zusammen, demonstrierten und streikten für bessere Arbeitsbedingungen. 16 Demonstranten und Wachmänner starben beim Homestead Steel Strike im Juni 1892. Der Stahlindustrielle Andrew Carnegie setzte seinen gewerkschaftsfeindlichen Direktor Henry Frick ein, um gegen die Streikenden vorzugehen. Frick bildete eine Miliz und rief das Militär zur Hilfe. Der Streik endete blutig und ohne Verbesserungen für die Arbeiter. Die Stahlarbeitergewerkschaft fiel in sich zusammen. 1919 streikten in Pittsburgh 350.000 Stahlarbeiter. Sie forderten mehr Lohn, kürzere Arbeitszeiten und das Recht, sich in Gewerkschaften zu organisieren. Die American Federation of Labor, bis heute Teil der amerikanischen Dachorganisation der Gewerkschaften, brachte die Stahlindustrie fast zum Erliegen. Die Industriellen schlugen mit einer öffentlichen Kampagne zurück. Die Streikenden sind Kommunisten und Immigranten, die Amerika zerstören wollen. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg und der Russischen Revolution säten sie erfolgreich die Angst vor einem Ende der Demokratie. Historiker Dave Kruger aus Kentucky hat sich vor allem mit den Bergarbeitergewerkschaften in den Appalachian Mountains beschäftigt. In der Tat, sagt er, viele der frühen Gewerkschaftsführer hatten radikale Ideen im Sinn. Diese Leute hatten die Vision einer Gesellschaft, in der es mehr um Kooperation als um Wettbewerb geht. Sie bewegten sich in eine sozialistische Richtung. Sie wollten den 8-Stunden-Tag und politische Reformen. Langfristig interessierten sie sich dafür, das Gesicht der amerikanischen Gesellschaft zu verändern. Sie sind gescheitert. Weil die US-Arbeiterbewegung nie mit einer Zunge sprach. Wenn sie Iren und Italiener in einer Gewerkschaft unter einen Hut bringen wollten, gab es garantiert Spannungen. Oder bei Schwarzen und Weißen in einer Gewerkschaft. Diese Idee, alle sozialen und religiösen Gräben zu überwinden, scheiterte. Immigration, Rasse, soziale und regionale Unterschiede. Die Gewerkschaftsbewegung in den USA hatte es von Anfang an mit internen Spannungen zu tun. Der Schulterschluss zwischen Politik, Industrie und Finanzwelt blieb dagegen seit Gründung des Landes meist fest. Deutsche Immigranten hatten 1878 in New Jersey die Sozialistische Arbeiterpartei gegründet. Bald erkannten Gewerkschaften und Partei gemeinsame Ziele. Bald unternahmen die Ritter der Arbeit, die Wobblies genannten Industriearbeiter der Welt, denen auch Joe Hill angehörte, und die Partei gemeinsame Aktionen, Streiks, Wahlwerbung, Mobilisierung der Arbeiter im ganzen Land. Als die Knights of Labor am 4. Mai 1886 am Haymarket Square in Chicago einen Streik für den 8-Stunden-Tag organisierten, detonierte eine Bombe. Unruhen brachen aus. 7 Polizisten und mehrere Zivilisten starben. Radikale Gewerkschaftsaktivisten und Anarchisten, die meisten von ihnen deutschsprachig, wurden angeklagt und verurteilt. 4 von ihnen wurden hingerichtet, ohne Beweise. Eine Demonstration der Staatsmacht, ein heftiger Rückschlag für die Arbeiterbewegung. Nach der Haymarket-Demonstration engagierten Industrielle bei anderen Auseinandersetzungen immer wieder Streikbrecher und Schlägertrupps. Washington schickte Truppen. Trotzdem zogen im frühen 20. Jahrhundert sozialistische, von Gewerkschaften unterstützte Abgeordnete in regionale Parlamente und in den US-Kongress. Weltkriegsgegner und Gewerkschaftsaktivisten genossen einige öffentliche Sympathie. Weitere Massenstreiks wurden niedergeknüppelt. Beim Ludlow-Massaker 1914 in Colorado ließ Minenbesitzer John D. Rockefeller private Wachleute und die Nationalgarde von Colorado auf das Zeltcamp der streikenden Kohlearbeiter hetzen. Mehr als 20 Arbeiter, Frauen und Kinder wurden getötet. Für Historiker Tyler Anbinder hängt die Brutalität, mit der Industrielle und US-Politik gegen die Arbeiterbewegung vorgingen, mit der Allianz von Gewerkschaftern und Sozialisten zusammen. Das kapitalistische Amerika sah sich in seinen Grundfesten bedroht und reagierte hart. The suppression of socialists and socialism is definitely a major factor. Die Unterdrückung von Sozialisten und Sozialismus ist ganz sicher ein wesentlicher Faktor, der zur Zerschlagung der Sozialistischen Partei und dem Sozialismus als Teil der Arbeiterbewegung führte. Theoretisch schützt die US-Verfassung die freie politische Meinungsäußerung, aber die Amerikaner haben sich dafür entschieden, dass sozialistische Reden nicht akzeptabel sind, den Redner ins Gefängnis bringen. Das macht es den Sozialisten hier natürlich schwer, so erfolgreich zu sein wie in Europa. Diese Art der Unterdrückung ist fast so folgenreich wie die Maßnahmen gegen sozialistische Gewerkschaften und Streiks. Dazu kommt, dass der Erfolg der moderaten Linken während des New Deal in den 1930er Jahren den Zustrom der Menschen zum Sozialismus abschneidet. Im Grunde ist es in den 1930er Jahren so, dass der Sozialismus in den zurückliegenden 10 Jahren einen langen Tod gestorben ist. Das hatte mit der Ausrufung der roten Gefahr in den 20er Jahren zu tun, als Sozialisten entweder ins Gefängnis wanderten oder ausgewiesen wurden. Anyone associated with socialism was either imprisoned or deported. This republic had its beginning. Demokrat Franklin Delano Roosevelt war von 1933 bis zu seinem Tod im April 1945 US-Präsident. Der Weltwirtschaftskrise begegnete er mit dem New Deal, einem staatlichen Maßnahmenbündel gegen Arbeitslosigkeit, Armut und Hunger. Im Januar 1944 fasste er in einer Economic Bill of Rights seine Wirtschaftspolitik gegen den Mangel zusammen. Individuelle Freiheit ohne soziale Sicherheit gibt es nicht. Hungrige Menschen, die keine Arbeit haben, sind der Nährboden für Diktaturen, argumentierte Roosevelt, der als Weltkriegspräsident, mehr noch aber als Erfinder des New Deal, einer der beliebtesten US-Präsidenten ist. Du förderst 16 Tonnen Kohle und was bringt dir das? Fragte Big Bill Brunsey in seiner Version des Arbeitersongs 16 Tons. Einen Tag älter und tiefer in den Schulden. Heiliger Petrus, rufe mich noch nicht, denn ich schulde dem Firmenladen meine Seele. Nach dem Zweiten Weltkrieg, von April bis Dezember 1946, streikten 400.000 Kohlearbeiter in 26 US-Bundesstaaten. Am Ende stand ein Kompromiss mit etwas höheren Löhnen und reduzierten Arbeitszeiten. Mehr Menschen als jemals zuvor waren in Gewerkschaften organisiert. Die Macht der Arbeitnehmervertreter schien größer als jemals zuvor, aber Politik und Industrie wehrten sich. Eine 500.000 Stahlarbeiter streikten von Juli bis November 1959 für mehr Geld und sichere Arbeitsplätze. Präsident Eisenhower gab sich ungehalten. Ich werde hier niemandem die Schuld zuschieben, aber ich habe es einfach satt, dass die Verhandlungen nicht zu einem Ende kommen. Postbedienstete, Paketzusteller, Mechaniker gingen in den folgenden Jahren und Jahrzehnten für ihre Forderungen auf die Straße. Oft mit guten Erfolgen und nie mehr mit der Vehemenz der frühen Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts bekämpft. Der Marsch auf Washington im August 1963 war nicht nur eine Demonstration für die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß. Der Titel lautete Marsch für Jobs und Freiheit. Die Idee hatte der alte Eisenbahngewerkschafter Philip A. Randolph. Der Sozialist war Gründer der ersten afroamerikanisch dominierten Gewerkschaft, der Brotherhood of Sleeping Car Porters. Aber die Welt erinnert sich heute an die charismatische Rede I Have a Dream von Martin Luther King. Gewerkschaftsbewegung und Bürgerrechtsbewegung berührten einander, beide standen sich aber meist skeptisch gegenüber. Zur Konfrontation mit Arbeitgebern und Politik gesellten sich interne Probleme. Die großen Gewerkschaften wurden von der Mafia unterwandert, jahrzehntelang. Mitgliedsbeiträge wurden veruntreut, die Zentralen der Arbeitnehmervertretungen als Geldwäscheanlagen missbraucht. Die Ausbeutung der Gewerkschaften durch das organisierte Verbrechen nannte James Jacobs in seinem Buch Mobsters, Unions and Feds eine unangenehme Realität des Lebens. Einzelorganisationen blieben dem Klassenkampf verpflichtet, andere orientierten sich an realen Zielen zur Verbesserung der Arbeitswelt. Der Ruf der Gewerkschaften litt, bei möglichen Mitgliedern im Ansehen der Öffentlichkeit. 53% der Amerikaner halten Gewerkschaften nach einer Gallup-Umfrage von Ende 2014 noch für eine gute Einrichtung. 38% sind gegen Arbeitnehmervertretungen, 10% haben keine Meinung. Das sind historisch niedrige Werte. Ein Beispiel für das Misstrauen: Als Volkswagen in seinem Werk in Chattanooga im Südstaat Tennessee letztes Jahr über einen Betriebsrat abstimmen ließ, lehnte es die Mehrheit der Belegschaft ab, von der Autogewerkschaft UAW vertreten zu werden. Funktionäre und Volkswagen wunderten sich über die Entscheidung. Für den deutschen Konzern ist das Miteinander von Betriebsräten und Unternehmensleitung schließlich eine eingeübte Selbstverständlichkeit. In diesem Land glauben wir daran, dass ein Unternehmen eine Gewerkschaft bekommen soll, wenn die Mehrheit eine Gewerkschaft will. Das ist nicht kompliziert. Das ist der richtige Weg, den wir beschreiten werden. Hatte Präsident Obama vor Beginn seiner Amtszeit 2008 gesagt. Problematisch nur, dass gerade in den südlichen Bundesstaaten viele Arbeitnehmer keine Gewerkschaft wollen. Mary Catherine Ricker, Vizepräsidentin der US-Lehrergewerkschaft, lässt sich von schlechten Zahlen nicht entmutigen. Das Thema der sozialen Gerechtigkeit ist in Amerika ein Dauerbrenner mit wachsender Dringlichkeit. Aber auch neue Bewegungen haben viele Gemeinsamkeiten mit den Gewerkschaften. Skandierten die Occupy-Demonstranten nach der Wirtschaftskrise 2008. Auch die Gewerkschaften kritisieren, dass Arm und Reich immer weiter auseinanderdriften. Auch den Gedanken der wachsenden Gruppe von Aktivisten, die statt eines besseren Mindestlohns einen Lebenslohn fordern, kann sich Ricker anschließen. Es geht uns doch nicht nur darum, dass Lehrer genug verdienen, um den Beruf attraktiv zu machen. Es geht um alle Arbeitnehmer, die einen Lohn erhalten sollen, der ihnen ein Leben in Würde ermöglicht. Jeder soll den amerikanischen Traum erfahren dürfen, diesen Eingang in die Mittelklasse. Es gibt Zeiten, in denen wir uns auf das Einkommen der Lehrer konzentrieren. Aber meist stehen wir Schulter an Schulter mit allen Arbeitnehmern. Deshalb sind wir Lehrer so inspiriert vom Kampf für $15, der im Moment in den USA stattfindet. Es geht um die Idee, dass jede Arbeit Würde hat. Eine Art, diese Würde auszudrücken, ist eben ein Lohn, der ein Dach über dem Kopf in der Gemeinschaft erlaubt, in der man arbeitet. Die politischen und gesellschaftlichen Gräben in den USA sind tiefer denn je. Konservative Republikaner und liberale Demokraten finden keine gemeinsame Grundlage mehr. Bürger bedienen sich bei der Meinungsbildung rechter oder progressiver Medien. Scott Walker, der republikanische Gewerkschaftsassessor und Gouverneur aus Wisconsin, verglich im Hinblick auf den Präsidentschaftswahlkampf 2016 die Gewerkschaften mit den Terroristen des Islamischen Staates. Ich werde als Oberbefehlshaber alles unternehmen, um sicherzustellen, der Bedrohung Amerikas durch radikale Islamisten entgegenzutreten. Wir werden einen Anführer haben. Wenn ich es mit 100.000 Demonstranten aufnehmen kann, dann gelingt mir das auch im Weltmaßstab. Diese 100.000 Demonstranten hatten sich in Madison, Wisconsin gegen Walkers Anti-Gewerkschaftspolitik gewehrt. Aus rechten Radiostationen tönt die Abrechnung mit den Gewerkschaften. Arbeitnehmervertreter werden als Sozialisten beschimpft, als korrupte Zerstörer des amerikanischen Traums. Sie werden für Obamas Krankenversicherungsgesetz mitverantwortlich gemacht, das angeblich die Wirtschaft zerstört. Der Soziologe Jake Rosenfeld von der Universität Washington nennt die amerikanischen Gewerkschaften dagegen das Rückgrat des sozialen Ausgleichs. Selbst nicht organisierte Arbeiter hätten traditionell von den Errungenschaften im Arbeitsleben profitiert. Die Rettung der Mittelklasse, das große innenpolitische Projekt Obamas, hält er ohne Gewerkschaftsbeteiligung für aussichtslos. Sein Schluss? Ohne eine Neubelebung der Arbeiterbewegung bleibt es bei Rekordwerten der Ungleichheit. I dreamed I saw Joe Hill last night. Aber so sieht es derzeit nicht aus. Eher so, als würden Joe Hill und die anderen Opfer der frühen Arbeiterbewegung weiter in der historischen Versenkung verschwinden. Ja, es gibt dieses Erbe. Aber ich denke, die meisten Amerikaner von heute würden sagen, sie müssen über ein anderes Land reden. Dieses andere, fast vergessene Land, von dem Tyler Anbinder spricht, war eines der harten Auseinandersetzungen um Lohn, Lebenswert und gesellschaftliche Teilnahme. Die Zukunft wird entscheidend von den Präsidentschaftswahlen 2016 abhängen. Mehr noch müssen US-Gewerkschaften Arbeitnehmer gegen die Lawine der öffentlichen Kritik überzeugen, dass sich der Kampf um mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt lohnen kann. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.